Hört, ich sing ein Lied euch von dem Feuer vor, die knisternen Hölzer singen mit dem Chor. Auch singt schon der Schornstein oder ist der Wind, ich sag, sie singen, wenn auch viele anderer Meinung sind. Hört doch in die Straßen, laut singt der Verkehr. Singt vom schnell vorüber, singt vom Hin und Her. Singt die Straßenbahn nicht wunderschön und schrill? Ein Lied, das kann für jeden sein, der es einfach hören will. La la la la la la la la, ba ba la la ba ba la la la la la. Kommt nicht auch das Wasser plaudernd aus dem Hahn? Jeder kann's verstehen, der nur hören kann. Das Lied der weißen Kreide auf der Tafel kreischt und weckt so manchen Schüler auf, wenn es sein Ohr erreicht. La la la la la la la la, ba ba la la ba ba la la la la la. Alles, was ich höre, niemals lied ich wahr. Das kleine Lied der Dinge singt ba ba la la. Der Hammer stimmt Duette mit der Säge an. Es klickt, wenn die Schere Hecken schneiden kann. Und das Lied der Sense klang so schön noch nie. Du sagst, es sind Geräusche, nur ich höre Melodie. La la la la la la la la, ba ba la la ba ba la la la la la. Alles, was ich höre, niemals lied ich wahr. Das kleine Lied der Dinge singt ba ba la la. Möchtest du nicht wissen, was der Kessel singt? Kinder, es gibt Tee, Zeit, dass ihr ihn trinkt. Ach, alles, was ich höre, das niemals lied ich wahr. Das kleine Lied der Dinge singt ba ba la la la.